Stille 9 an diesem Donnerstagmorgen, 8:18 Uhr ist es. Und ich sage Donnerstag und ich sage Kinotag. Die neuen Filme im Kino, zwei Stück, wollen wir uns genauer ein bisschen anschauen mit Anke Lewicke im Studio. Schönen guten Morgen hier. Morgen. Fangen wir mit dem ersten an. Jack Reacher, Kein Weg zurück, basiert auf einem Krimi von Lee Child in der Regie von Edward Zwick und mit einem sehr bekannten Darsteller. Mit Tom Cruise. Mit Tom Cruise. Ja, und man ist ja so ein bisschen überrascht, weil eigentlich Jack Reacher im Buch ist ja 1,86 groß und eher schlaktig und das passt ja gar nicht. Tom Cruise ist ja eher klein, aber man denkt dann so, ach, das US-amerikanische Kino, das lebt doch so diese wortkargen Helden, die Typen mit Gerechtigkeitssinn, denen sie gegebenenfalls auch mit Selbstjustiz und Fäusten durchboxen. So einer ist Jack Reacher, da muss man natürlich auch ein bisschen an Dirty Harry denken. Und so Figuren braucht einfach immer wieder das US-amerikanische Kino. Aber ich finde trotzdem, dass Tom Cruise da nicht so richtig reinpasst. Also weil Dirty Harry war ja auch ein bisschen selbstironisch, cool und das hat Tom Cruise alles nicht, aber dafür spürt man, dass er das einfach gerne spielt, dass er sich gerne selbst so sieht. Er ist ja auch der Produzent dieses Films, also er kann alles selbst kontrollieren, so sein eigenes Image, und die Handlung ist furchtbar krude. Also er war ja mal ein Militäroffizier, er muss jetzt seiner Nachfolgerin helfen, die unschuldig im Gefängnis sitzt. Dann gibt es noch eine vermeintliche Tochter. Gut, Jack Reacher, Tom Cruise ist kein Macho, die beiden Frauen dürfen auch mal zuschlagen, aber hauptsächlich verschafft er sich eben viele Szenen, wo er seinen durchtrainierten Körper zeigen kann und zeigen kann, dass er noch gut seine Muskeln bewegen kann. Und ist es eine gute Umsetzung von Lee Childs Krimi? Nee, ich finde, dass die einfach politisch oder gesellschaftlich noch so mehrere Ebenen haben, dass die durchaus auch ein Amerika-Bild zeigen, was jetzt nicht kritisch ist, aber wo man einfach so sieht, dass das Militär, das System vielleicht doch marode ist. Und in diesem Film ist es eben so, ah, es gibt Tom Cruise, den Held, und es gibt Schandflecken im System, und wenn Tom Cruise als Jack Reacher die beseitigt, dann ist das System auch wieder in Ordnung. Also die verlaufen doch relativ eindimensional, diese beiden Verfilmungen, und die Bücher waren da reichhaltiger. Und aber irgendwie denke ich, passt das jetzt vielleicht auch so zum amerikanischen Weltbild? Da gibt es immer den einen und der kann dann Amerika wieder retten, und dann sieht man Tom Cruise am Ende auch wieder einsam über die Straßen als Jack Reacher ziehen, und man weiß, ach, wo Unheil ist, wird er das schon wieder alles richten. Also richtig begeistert sind Sie nicht? Nein. Aber vielleicht vom zweiten Film, wir haben ja noch eine Chance, Café Society von Woody Allen. Ja, Woody Allen lebt hier einfach mal wieder so seinen Spott gegen Hollywood aus. Man weiß ja, er war ganz häufig schon nominiert für den Oscar, ist nie hingefahren, und dann denke ich immer gerne wieder an die Szene aus Stadtneurotika. Da fährt er ja mit Diane Keaton nach Los Angeles zur Adventszeit und er hat die ganze Zeit Angst, dass der Weihnachtsmann einen Sonnenstich bekommt. Und hier ist es eben so, Café Society spielt Anfang der 30er Jahre zur Blütezeit Hollywoods, und da gibt es eben den Bobby, gespielt von Jeffrey Eisenberg aus New York, der will eben im Showbusiness Karriere machen. Sein Onkel ist da schon ein dicker Mann, der hat es schon geschafft. Und dann gibt es da noch die Sekretärin vom Onkel, Vonnie, gespielt von Kristen Stewart. Und die beiden jungen Leute ziehen dann eben mit Champagner und uns, dem Zuschauer, durch die mondänen Partys. Das guckt man sich ganz gerne an. Man sieht dann auch so, ach, Fred Astaire, Ginger Rogers, so ein schönes Name-Dropping. Also die erkennt man auch, ja? Nee, die erkennt man nicht. Es ist immer nur so ein Name-Dropping. Es wird nur so angedeutet, die könnten jetzt so um die Ecke biegen. Also so ganz leicht, wie das bei Woody Allen immer ist. Und mit diesen beiden jungen Leuten taucht man eben in den Glamour ein, ist natürlich fasziniert von den Schönen und den Reichen, aber gleichzeitig gibt es eben doch auch so einen argwöhnischen Blick, das hinter dem Schönen scheint. Die meisten Filme haben ja von ihm auch immer etwas Autobiografisches. Wie ist es bei dieser, wie ist es bei Café Society? Ja, da ist einmal der Spott gegen Hollywood, den hatte ich ja schon erwähnt. Und man könnte sagen, Bobby ist auch so ein bisschen so ein alter Ego von Woody Allen. Also da gibt es dann einerseits diese Liebesprobleme, die wir alle von Woody Allen kennen. Bobby kehrt dann auch zurück nach New York, weil eben die Liebesgeschichte mit Vonnie nicht geklappt hat. Und dann kommen eben so wunderbare Woody Allen-Sprüche wie, ach, das Leben ist eine Komödie. Komödie, aber geschrieben von einem Sadisten. Und da hat man schon wieder so ein kleines Lehrstück. Und dann wird eben auch wieder New York gefeiert. Der Central Park ist ein romantischer Ort. Dann sitzt man beim Chinesen, bei dem Kleinen ums Eck. Und was eigentlich auch so eine bittere Ironie ist, Café Society ist dann der Club, den Bobby dort aufmacht. Und da gehen dann auch wieder die Schönen und die Reichen verkehren da. Und das macht dann ja auch bei Woody Allen Sinn. Also er ist sein Lebtag im Showbusiness unterwegs. Er fühlt sich immer angezogen davon und auch gleichzeitig abgestoßen. Und weil er diese ganzen Facetten dieses Showbusiness so gut kennt, kann er eben die besten Witze darüber reißen. Das macht er auch wieder in Café Society. Und da guckt man gerne bei zu. Ja, sehr vielen gerne. Dank, Anke Lewicke. Also Café Society von Woody Allen ab heute im Kino und auch Jack Reacher, kein Weg zurück. 8:23 Nina Morato und wir bleiben bei Hollywood und ihrem Stück Hollywood.